1. Das zweite Los fiel auf den Stamm Simeon, dessen Familien erbe inmitten des Gebiets der Jude erhielten. 2. Zu ihrem rechtmäßigen Erbesitz gehorten die Städte Beersheba, Skiba und Molada. 3. Ebenfalls eingeschlossen waren die Ort Hazeshul, Bala und Isam. For hinzu kamen die Siedlungen Elterlad, Betul und Horma. 5. Ort Siklag, Betmarkabot und Hazesusa werden ihnen offiziell zugeteilt. 6. Zusammen mit Betlebeit und Schiruen umfasst diese Bereich Dresden Stadte mit den Deshuge Horigen Dorfern. 7. Ehenrimmen, Etter und Aschen bildeten ein weitere Grupp von via Stadten Samtirem Umland. 8. Die Schloss Aldorfer bis nach Barletbier im Süden ein, was den gesamten Erbesitz der Simeoniten darstellte. 9. Die das Territorium Judas für dessen Bedürfnis zu umfangreich war, wurde der Anteil Simeons aus diesem Gebiet herausgelost. 10. Das Drittlos Word für den Stamm Sebulon Jesogen, dessen Grenzen sich bis nach Sarid erstreckten. 11. Die westliche Grenz verlief aufwärts nach Marila, Beirut Dabashit und Ereik den Bark bei Jochnim. 12. In ostlicher Richtung wante sich die Grenz von Sarid aus nach Kislet Taba und Ferti weiter über Dabarat nach Jafia. 13. Von dort aus verlief sie weiter nach Osten über Gat Hefer nach Etkazin und Bog schließlich nach Neab. 14. Im Norden umschloss die Grenz den Ort Hanaton und in Diet schließlich im Tal von Giftak L. 15. Zu diesem Gebiet gehorten Katat, Nahalal, Skimron, Jidala und Bethlehem, insgesamt zwölf Städte mit ihren Dorfern. 16. Dies war das Erbe der Familien Sebulons, welches dies genannten Städte und die umliegenden Siedlungen umfasst. 17. Das wird los fiel auf den Stamm Issachar und dessen verschiedenen Geschlechter. 18. Territorium erstreckt sich über Bedutendort y Jesreel, Kesselet und Shunem. 19. Ibenso gehorten Hafraim, Skyen und Anaharat zu ihrem Zugwiesen in Bereich. 20. Weitere Stadte in diesem Gebiet waren Rabbit, Kishjan und Ibez. 21. Ort Remet, Enganim, Enhada und Betpazes waren Teal Ayers Erbes. 22. Die Grenz Beirut den Taba Soiskar Hazima und in Diet Schleslikum Jordan, was insgesamt sechzehn Stadte Ergab. 23. Die Stelte den Erbesitz des Stamms Issachar dar, bestehend aus den aufgeführten Stadten und Dorfern. 24. Das fünfte Los Word für die Familien des Stamms Asa Jesogen. 25. Ergebiet umfasst unter anderem Helkat, Halli, Beten und Akshaf. 26. Es erstreckt sich über Alamelech und Mischel bis zum Berg Carmel am Meer und zum Bark Libnat. 27. Die Grenz verlief down Ostlich nach Bet Dagan, Beirut Sebulon und Ferti Nordlich nach Kabul. 28. Weiter Nordlich Larger Nebron, Rehob, Hammon und Kana bis hin zur Großen Stadt Seiden. 29. Danach Ferti die Grenz Zurück nach Rama und zur Festung Tyrus, Bever sie bei Axib das Meer erreicht. 30. Mit Akko, Afek und Rehob umfasst das Gebiet insgesamt zweiundzwanzig Stadte mit ihren Dorfern. 31. Dies war der rechtmäßige Erbesitz des Stamms Asa, gegliedert in die Stadte und Siedlungen. 32. Das sechste Los fiel auf den Stamm Naphtali und dessen verschiedenen Familienzweige. 33. Ihr Grenz verlief von Helif und der Ich bei Zananim über Jabneel bis nach Lakam in den Dietem Jordan. 34. Westlich Ferti die Grenz nach Asnat Taber und Hukok, wo bei sie im Süden und Sebulon und im Westen an Asa grenzte. 35. Zu den befestigten Stadten gehorten Zidim, Zer, Hammat, Rakat und Kinneret. 36. Ebenfalls befestigt waren die Orte Dama, Rama und Hazer. 37. Kadesh, Edre und Enhazer zahlten ebenfalls zu den wichtigen Stadtspunkten. 38. Mit Jirion, Migdalel und Weiteren Orten umfasst das Erbe Nunzen Stadte Santiren Dorfern. 39. Dies war das Territorium, das den Familien des Stamms Naphtaliels Erbesitz Zugwiesen Word. 40. Das siebent und letzt Los fiel auf den Stamm Dan und dessen verschieden Geschlechter. 41. Erbesitz umfasst Gebiet Weisoria, Eshtael und IR Schemes. 42. Ort Scharlabin, Agilen und Jitla gehorten zu ihrem ursprünglichen Territorium. 43. Ebenso waren Elon. Timna und Ikrantil der Zuteilung. 44. Eltik, Gibiten und Barlet werden dem Stamm dann ebenfalls zugesprachen. 45. Jihad, Bin Berak und Gat Rimmen ergänzten den Besitz des Stamms. 46. Das Gebiet erstreckt sich bis nach Mijaken und Racken in der Nahe von Jafo. 47. Nachdem die Daneten einen Teil ihres ursprünglichen Gebiets verloren hatten, eroberten sie die Stadt Leshem und benannten sie nach ihrem Stammvater Dan 48. Dies war der endgültige Erbesitz des Stamms Dan, bestehend aus den genannten Städten und Dörfern. 49. Nachdem die Israeliten die gesamte Landverteilung abgeschlossen hatten, gaben sie Jodwa, dem Sohnnanns, ein eigenes Erbe. 50. Gemäß der Anweisung des Herrn erhielte die Stadt Timnat-Serach im Gebirge Ephraim, die Ortsbord und bewohnt. 51. So beendeten der Priester Eliezer, Joshua und die Stammeshaupter die Landverteilung durch das Los vor dem Heiligtum in Silo.